Ein Brief aus dem Frankenreich am Ende des 8. Jahrhunderts, kurz vor der Krönung Karls des Großen zum Kaiser. Unsere Aufgabe ist es, Christi heilige Kirche vor der Zerstörung durch Ungläubige nach außen mit Waffen zu schützen, im Innern durch die Erkenntnis des katholischen Glaubens zu stärken. Schreibt der angelsächsische Mönch Alcuin im Namen Karls des Großen an den neuen Papst Leo III. Karl ist zu diesem Zeitpunkt schon der mächtigste Herrscher der westlichen Christenheit. Historiker und Biograf Karls des Großen, Johannes Fried. Man hat diesen Satz so zu verstehen, dass Karl sich um die rechte Ordnung in der Kirche, um die Einhaltung des wahren Glaubens und um die Kontrolle beider, der Ordnung und des Glaubens, zu kümmern gedenkt. Das ist ein für das frühe Mittelalter einmaliges Selbstverständnis. Karl, der Frankenkönig, ist Herr der Kirche, der sie sowohl nach außen als auch nach innen schützt und fördert. Wilfried Hartmann, emeritierter Professor für Geschichte des Mittelalters an der Universität Tübingen. Die Aufgabe des Papstes, das ist ja die Fortsetzung des Zitats, soll ja nur sein, wie Moses mit zu Gott erhobenen Händen das Waffenwerk zu unterstützen. Über die dogmatische, lehrmäßige Aufgabe des Papstes ist hier überhaupt nichts gesagt. Wie aber kommt Karl zu diesem seinem Selbstverständnis? Es sind seine kriegerischen Erfolge, die die Grundlage bilden. Denn Karl trug wesentlich und gewaltsam zur Verbreitung des Christentums in Nordeuropa bei. Er hat ein mächtiges und widerspenstiges heidnisches Volk, eben die Sachsen, unterworfen und hat dorthin das Christentum gebracht. Im Jahr 795 konnte er glauben, dass die Christianisierung der Sachsen eigentlich zum Abschluss gekommen ist. Doch Karl fühlt sich nicht nur für die Ausbreitung des Christentums jenseits der Reichsgrenzen verantwortlich, sondern auch dafür, innerhalb seines Reiches das Christentum in Gesetz, Moral und Lehre zu sichern. Schon in den ersten Jahren seiner Regierung hatte Karl deshalb kirchliche Belange reguliert. Mit der Kapitulariengesetzgebung setzte er Kirchenrecht durch, sorgte für die Einhaltung der Sonntagsruhe und verschärfte das Verbot der Verwandtenehe. Historiker Johannes Fried. Karl hat über den Glauben nicht nur die Kirche zu reformieren versucht, sondern zugleich eine grundlegende Reform ins Auge gefasst, eine Reform seines Frankenreiches, eine Reform der Bildung, die für die Kirche unabdingbar war, weil im Frankenreich in den vergangenen Jahrhunderten doch ein gewisser Bildungsverlust eingetreten ist. Karl der Große hat sich um diese Dinge in besonderer Weise gekümmert, um die Kirche, den Glauben und die Verehrung Christi zu stärken. Privates ist von Karl dem Großen nicht überliefert. Doch die Historiker rekonstruieren die Lebensgeschichte des Karolingers anhand von Analogieschlüssen, Indizien und externen Quellen. Demnach war Karl von früh an in einem eher schlichten christlichen Glauben erzogen worden. Man kannte die zentralen Gebete und Bekenntnisse, fürchtete sich vor der Hölle, war um ein gottgefälliges Leben bemüht und schwor heidnischen Kulten ab. Karl greift schon früh auch in die theologische Auseinandersetzung seiner Zeit ein. So zum Beispiel in dem Streit um die Bilderverehrung. Das Zweite Konzil von Nicäa im Jahr 787 verbietet, Bilder und Ikonen anzubeten. Doch die Beschlüsse werden fehlerhaft übersetzt. Die Franken gehen irrtümlicherweise davon aus, das Konzil gebiete, Bilder anzubeten. Dagegen legen sie Protest ein, mit einem Schreiben an den Papst, Wilfried Hartmann. Von dieser Schrift ist sozusagen noch das Original erhalten, ein Exemplar, was heute in der Vatikanischen Bibliothek in Rom liegt, das am Rand Notizen trägt, die an relativ vielen Stellen Ausrufe eines Kenners zeigen, von dem die Forschung meint, dass es Karl der Große selbst gewesen ist. Auch vor Karl hat es schon groß angelegte Versuche gegeben, ganze heidnische Völkerschaften zu missionieren. Karl ist allerdings der erste Herrscher, der gewaltsam vorgeht. Insofern ist es kein Zufall, dass im Hochmittelalter die gewaltsame Ausbreitung des Christentums auch die Kreuzzugsbewegung mit einer Verehrung Karls als Kreuzfahrer zusammenhängt. Das ist zwar insofern nicht berechtigt, als Karl ja nie ein Unternehmen gegen das Heilige Land gestartet hat, aber die gewaltsame Ausbreitung des Christentums, die dann das Hochmittelalter kennt, die nimmt bei Karl seinen Ausgang. Brutalität und Frömmigkeit. Wie waren sie für den 1165 heilig gesprochenen Karl den Großen miteinander vereinbar? Karls Vorgehen kann durchaus mit seiner Angst vor dem Ende der Welt zu tun haben, erklärt Johannes Fried. Er bekam frühzeitig geistliche Ermahnungen, dass er sich wie ein Christ, wie ein christlicher König zu verhalten hat. Und zu diesen Mahnungen gehörte auch, dass im jüngsten Gericht die Sünden seiner Völker ihm, dem König, aufgebürdet würden. Das ist natürlich eine Drohung, die einen frommen König, und Karl der Große war durchaus auf seine Weise fromm, erschrecken musste. Und aufgrund dieser Drohung hat er durchaus versucht, dem Glauben, so wie er ihn kannte und so wie er ihn besaß, gerecht werden zu können. Karls Erlässe und Regelungen für die Kirche und das Klosterwesen wirken bis in die heutige Zeit. Antike Schriften existieren, weil Mönche dazu verpflichtet wurden, Handschriften zu sammeln und Bücher zu kopieren. Von Karls Hof in Aachen gingen bleibende Impulse für die Theologie aus. Er förderte Wissenschaft und Bildung und legte damit Grundlagen für das heutige Denken. Das Lateinische wurde wiederentdeckt und auch die heutige Form des Kalenders und der Schrift gehen auf das große reformatorische Werk Karls und der um ihn versammelten Gelehrten zurück. In jüngster Zeit hat sich die Forschung auch auf die Begegnung Karls mit dem Islam fokussiert, mit den muslimischen Mächten in Cordoba und Bagdad, zur Zeit des Kalifen Harun al-Rashid, dem berühmten Kalifen aus Tausend und einer Nacht. Johannes Fried. Seit neuestem wissen wir, dass wirtschaftliche Handelsverträge zwischen dem Reich Harun al-Raschids und auch dem Emirat von Cordoba über das Reich Karls des Großen gelaufen sind und sicher mit Willen und Wissen des Königs. Aufgrund von neuen Funden von Münzen etwa kann man das feststellen. Mit den wirtschaftlichen Beziehungen dringen auch politische, kulturelle und sogar theologische Einflüsse aus der muslimischen Welt in das karolingische Kaiserreich. Wir wissen auch, dass bestimmte kulturelle Aspekte bis ins Reich Karls des Großen gewirkt haben, und sei es nur in der Abwehr muslimischer Einflüsse, etwa in dem sogenannten Adoptionismusstreit. Das ist eine christliche Häresie, die aus Spanien kommt und vermutlich durch Islam und muslimische Theologie beeinflusst ist und die Karl zurückweisen ließ von seinen Theologen. Gestorben ist Karl der Große in Aachen, seiner Lieblingsresidenz. Dort wurde er auch bestattet, in der Pfalzkapelle, dem Kernbau des heutigen Aachener Domes.